es gibt ein Land, ganz hoch im Norden, in Schnee und Eis, mit Seen und Fjorden. Blau, mit blonden Haaren. Nordland, Nordland, glaub mir, deine Stunde kommt. Glaub mir, deine Stunde kommt. Nordland.